Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 78 des Gabelbissen Podcast. Die heutige Folge möchte ich mal wieder einem österreichischen Kleingebäck widmen. Und zwar einen ganz, ganz speziellen. Und zwar würde ich sagen, ein sehr erfolgreiches, sehr bekanntes Produkt, das aber eigentlich zu einem der jüngsten Produkte aus Österreich zählt. Auf das Ding oder auf das Thema bin ich irgendwie, ja, witzigerweise, bei der Recherche zur letzten Folge gestoßen. Ich frage mich zwar jetzt im Nachhinein, wie ich von Forelle auf den Kornspitz, das ist das heutige Thema, gekommen bin, weil, seien wir ehrlich, zwischen dem Fisch und dem Kornspitz gibt es keinen direkten Connex. Na egal. Heute dreht sich alles um den Kornspitz. Also was versteht man da eigentlich darunter? Im Grunde redet man da immer von einem, wie gesagt, Kleingebäck. Und zwar das Ganze ist in länglicher Form gemacht. Man kann sich es jetzt so ganz rudimentär wie ein Stangerl vorstellen, dass er ein bisschen dicker ist. Es wird dunkleres Mehl verwendet. Als Basis dient generell einmal Weizenmehl und dem Ganzen wird dann noch Weizenschrot, Roggenschrot, Weizenmalzschrot, der verleiht dem Ganzen dann die dunkle Farbe, Sojaschrot und Weizenklei beigemengt. Ja, und aus dem Ganzen dann plus eventuell noch ein paar Gewürzen und Kümmel, Salz und noch etwas Gärm, damit das aufgeht, entsteht dann eben der Kornspitz. Das Ganze darf man übrigens nicht als Vollkorngebäck sehen, das ist es beim besten Willen nicht. Aber im Gegensatz zu den anderen Österreich bekannten Gebäcksorten hat der Kornspitz einen relativ hohen Anteil an Ballaststoffen. Und zwar spricht man hier von so rund 7%. Und okay, das klingt jetzt auf den ersten Blick noch nicht sehr viel, weil 7%, was ist das schon vor 100? Aber wenn ich es jetzt mit einer Semmel vergleiche, mit einem Kässtangerl, Salzstangerl, Mohnstritzel, was auch immer, ist das wirklich sehr, sehr viel. Laut offiziellen Angaben des Erfinders zählt übrigens der Kornspitz zu den erfolgreichsten Gebäcksarten aus Österreich. Oder angeblich sogar ist es die erfolgreichste Variante. Ich persönlich möchte dies bezweifeln, weil ich würde mal vermuten, dass die Semmel weitaus erfolgreicher ist, aber ja, ich kann mich hier nur auf Herstellerangaben beziehen. Zwar wird das Ganze in noch ganz Europa exportiert, beziehungsweise in Summe wird das Ganze sogar in 68 Länder weltweit verschifft und man schätzt, dass so pro Tag, 4,5 Millionen Stück Kornspitz verspeist werden. Man, natürlich nicht in Österreich alleine, nein, natürlich in den anderen 68 Exportländern. Bevor ich mit der Geschichte vom Kornspitz anfange, weil die ist, ehrlich gesagt, eine durchaus ja, sehr interessante, die eigentlich ganz, ganz anders war, als ich mir das immer vorgestellt habe. Bevor ich dazu komme, möchte ich mal meine eigene Sicht oder wie ich eigentlich den Kornspitz bis vor einiger Zeit gesehen habe, an euch näher bringen. Ich war eigentlich lang der Meinung und vermutlich werden es viele von euch auch sein, dass der Kornspitz eigentlich so eine Gebäcksart ist wie jetzt ja, Hansemmerl oder Salzstangerl oder sowas in der Richtung. Aber das ist weit gefehlt. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst, denn der Kornspitz ist, wenn man es ganz, ganz, ganz streng nimmt, nichts anderes als eine patentierte Backmischung einer österreichischen Firma. Oder man könnte auch anders sagen, der Kornspitz ist eine eingetragene Marke. Zum Beispiel, wenn jetzt ich Bäcker werden möchte und das Produkt Kornspitz aufnehmen möchte in mein Sortiment, dann muss ich diese besagte Backmischung von der Firma Backaldrin kaufen. Backaldrin, das ist eben die Firma, die die Lizenzen für den Kornspitz hält und auch in den 80er Jahren das Ganze dann erfunden hat, mehr oder weniger. Würde ich das nicht machen, wäre das eigentlich nicht legal und ich dürfte das Produkt, auch wenn es jetzt wirklich von der Zusammensetzung her dem nahe kommt, dürfte es nicht Kornspitz nennen, weil, wie gesagt, das ist ein geschütztes Warnzeichen-Markenprodukt. Diesbezüglich gibt es natürlich schon seit einiger Zeit Rechtsstreite. Dazu erzähle ich dann euch aber später mehr. Für mich, wie gesagt, war eigentlich der Kornspitz immer ein Synonym für ein spezielles Gebäck, das auf der einen Seite dunkel ist, einen kornigeren, ja, wie soll man sagen, spezielleren Geschmack hat und das halt ein bisschen gesünder ist als jetzt ein normales Weißgebäck. Und ich nehme an, dass viele andere Österreicherinnen und Österreicher, beziehungsweise ihr Hörerinnen und Hörer vom Gabelbissen, auch diese Sicht habt. Ich glaube, die wenigsten werden nur wissen, was wirklich hinter dem Kornspitz steckt. Und genau aus dem Grund habe ich mir gedacht, möchte ich dem Ganzen mal eine eigene Folge widmen und euch dann die Geschichte von dem Produkt näher bringen und erklären, was jetzt wirklich der Kornspitz ist. Und ja, das Ganze drumherum halt einfach. Der Kornspitz ist ein, wie bereits erwähnt, sehr junges Produkt. Und zwar wurde der erst im Jahre 1984 erfunden. Also das Produkt ist jünger als ich selbst bin. So wie ich auf die Welt gekommen bin, hat es sie noch gar nicht gegeben. Wenn man bedenkt, wie alt die Semmel ist, ich erinnert euch vielleicht noch, oder selbst das relativ junge Wachauerlaberl, das so Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden wurde, ist das ja wirklich noch quasi ein Kind, überspitzt formuliert jetzt. Ja. Ja, erfunden wurde übrigens der Kornspitz von gewissen Peter Augendoppler, das ist einer der Inhaber, wenn ich das richtig im Kopf habe, von Backaldrin. Und der hatte nämlich die Idee aufgrund des Ballaststofftrends, der so in den 80er Jahren gekommen ist. Also Anfang der 80er Jahre war mehr oder weniger der letzte Schrei, ballaststoffreiches Essen. Was heutzutage total trendy ist, vegan oder Low Carb oder solche Sachen. Das war zu der Zeit ballaststoffreich. Ja, und so hat man eben, war gelernter Bäcker, also es war eine Bäckerfamilie, hat man eben versucht, solche Produkte zu machen und etwas Neues zu backen, was eben diesem Trend mehr oder weniger mithält. Ja, und da hat man halt rumprobiert und hat 1982 ist man mit zwei Brotsorten an den Start gegangen, die halt eben ballaststoffreicher waren, das was ja zu der Zeit damals noch undenkbar war. Also in den 80er Jahren, frühen 80er Jahren, da gab es noch nicht die Fülle an Kornbrot, wie wir sie heute kennen. Da gab es vielleicht das klassische Bauernbrot, was sehr gut ist, aber ein Kornbrot war damals noch nicht so üblich wie heute. Ja, und das ist eigentlich relativ gut angekommen. Und so hat man dann weiter getüftelt und hat im Jahr 1984 eben die Idee, man möchte vielleicht mal auch was in Kleingebäckrichtung machen, um ein bisschen ein Gegenstück zur Semmel oder in anderen Weiß Gebäckprodukten zu entwickeln. Ja, und da hat man dann 6 Monate lang herumgetüftelt und dann ist man eben auf die Idee gekommen, die Urform des Kornspitz zu machen. Man wollte sich generell abheben, so hat man dann eben nicht nur eben mehr Ballaststoffe reingegeben und eben das ganze Schrot, sondern hat sich auch entschieden, eine andere Gebäckform mal zu wählen, zwar seine länglichere Gebäckform. Denn abgesehen jetzt vom Salz oder Käsestangen hat es die Form noch nicht so präsent gegeben, wie wir sie heutzutage haben. Um es noch ein bisschen mehr erkenntlich zu machen, hat man dem Kornspitz dann eine noch speziellere Form gegeben. Und wenn man sich das ein Ding einmal anschaut, er erinnert irgendwie ein bisschen an eine Getreideähre. Denn der Originalkornspitz, der hat 2 so Einkerbungen und das schaut so ein bisschen einer Getreideähre ähnlich. Und da wollte man eben oder will man eben die Verbindung zu den Ballaststoffen etc. bringen. Der Name, den hat nicht der Vater des Produkts, der Peter Augendoppler, erfunden, sondern dessen Mutter. Die sind mal so bei einer, wie man heute sagen würde, Brainstorming zusammengesessen, haben sich das Kornspitzerl angeschaut und sich einen Namen überlegt. Und irgendwann hat dann die Mutter mal gesagt, und das sieht ja aus wie ein Spitzerl, nicht wie ein Stangerl. Ja, und dann war irgendwie die Idee geboren, man verbindet das Korn mit dem Spitz und ja, der Name war da. Die Firma Backaldrin hat sich dann eben diesen Namen schützen lassen und das war eigentlich, wenn man sich so recht überlegt, ein ziemlich schlauer Schachzug. Denn wenn man sich die Firma Fürst in Salzburg anschaut, die haben das versäumt. Man, okay, Fürst in Salzburg-Stadt hat nichts jetzt mit dem Kornspitz zu tun, sondern mit der Mozartkugel. Ich möchte einen kurzen Exkurs zu dem machen. Die haben nämlich die Mozartkugel seinerzeit erfunden. Man hat aber vergessen, das Ganze markenrechtlich zu schützen. Ja, und somit hat es viele Nachahmer am Markt gegeben und somit ist heutzutage bei vielen Leuten der Connect zum echten, der echten Mozartkugel nicht die Firma Fürst, sondern Mirabell. Mirabell ist größer, Mirabell, ihr wisst, gibt es in Hülle und Fülle, bekommt man eigentlich in jedem Supermarkt, haben verschiedenste Varianten und jeder verbindet damit die Original-Mozartkugel. Erfunden hat es aber, wie gesagt, die Konditorei Fürst in Salzburg-Stadt. Wenn ihr mal dort seid, schaut vorbei, kann ich dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Die echten vom Fürst sind wirklich ein Quantensprüngchen besser, sind handgemacht, traumhaft. So, genug des Exkurses zur wunderbaren Mozartkugel. Kommen wir wieder zurück zu unserem Kornspitz. Der ist natürlich wunderbar gut angekommen, war mal was Neues, war was anderes. Und natürlich hat es trotz des Schutzes viele Nachmacher gegeben. Aber die durften halt das Produkt nicht so nennen, obwohl sie es gerne wollten. Von daher ja, waren die halt nicht so erfolgreich und die waren dann gezwungen, eben diese spezielle Backmischung zu kaufen. Denn, wie ich schon erwähnt habe, nur dann darf man es ja so nennen. Die Grundidee seinerzeit war übrigens nicht, dass man hier jetzt groß oder halt nicht so primär, dass man hier groß an Lizenzen verdienen will, sondern war so Aussage des Erfinders, dass man keine schlechten Produkte im Umlauf mit den Namen haben wollte und somit die eigene Firma nicht in Verruf kommt. Man hat somit überall den gleichen Geschmack oder zumindest einen annähernd gleichen Geschmack und eine gleichbleibende Qualität. Wobei, ihr werdet sicherlich sagen, naja, beim Bäcker A schmeckt der Kornspitz so und beim Bäcker B anders. Das ist richtig, denn der Bäcker, muss man glücklicherweise sagen, ist nicht gezwungen, alles von der Firma zu beziehen, nur einen bestimmten Teil der Backmischung, den Rest darf er selbst verwenden, sprich, er darf sein eigenes Mehl nehmen, darf entscheiden, wie viel Salz er reingibt und wie viel Germ etc. etc. Und dadurch kann er dann den Geschmack, die Konsistenz des Produkts durchaus generell ein bisschen variieren. Wie bereits erwähnt, ich habe das Ganze früher den Begriff immer mit einem Gebäck in Verbindung gebracht und war eigentlich nie der Meinung, dass das was Geschütztes wäre. So der Meinung war auch ein anderer, ein Mitbewerber, zwar der Backmittelhersteller Pfani, und der wollte dann im Jahr 2011 den Patentschutz zu Fall bringen. Und der hat eben so argumentiert, wie ich es bereits vorhin beschrieben habe, dass das für ihn kein Markenprodukt ist, sondern eine Gebäcksbezeichnung. Das österreichische Patentamt hat dann 2011 eben entschieden, dass der Markenschutz fallen muss, da es laut Patentamt sich nicht um ein eigenes Produkt, sondern um eine sogenannte Gattungsbezeichnung handelt. Das kann man sich dann so vorstellen, das ist circa jetzt so wie bei einer Semmel. Das ist ja auch kein Produkt, sondern das ist eine Gattung von Gebäck. Und somit sollte es theoretisch möglich sein, dass jeder sein Korngebäck so benennen darf. Das Urteil war jedoch nicht rechtskräftig, man ging in Berufung, und zwar beim obersten Patent- und Markensenat in Wien. Die fühlten sich aber nicht zuständig und haben das gleich mal an den EuGH weitergegeben. Also EuGH, wer mit dem Begriff jetzt nichts anfängt, der Europäische Gerichtshof. Die haben dann am 6. März 2014 Folgendes festgestellt, dass der Markenname verfallen darf, sprich es gibt keinen Patentschutz, wenn der Begriff vom Endkonsumenten nicht als Marke erkannt wird, sondern eben mit einem Gebäck in Verbindung gebracht wird. Nur kurz zur Info, das Ganze ist unter dem Verfahren mit der Nummer C409-12 dokumentiert. Wer da genauer nachlesen möchte, ich verlinke euch den Artikel des Europäischen Gerichtshofs im Beitrag zur aktuellen Sendung. Da könnt ihr das dann genauer nachlesen. Ich möchte jetzt hier nicht auf die Details eingehen, weil das wäre dann ja nicht so spannend. Und im Zuge dessen hat man dann das Verfahren wieder zurück nach Österreich verwiesen. Und da hat dann im Jänner 2015 hat es erstmals einen Entscheid vom Oberlandesgericht in Wien gegeben und die haben dann gesagt, der Kornspitz ist eine Gattungsbezeichnung, das mehr oder weniger in den Wortschatz der Österreicher und Österreicherinnen übergegangen ist und es darf kein Markenname mehr sein. Auch das war natürlich nicht rechtskräftig und die Firma Backaldrin hat somit probiert, mit Rechtsmitteln dagegen vorzugehen. Und bis das endgültige Urteil dann gefällt ist, muss der Kornspitz nach wie vor so behandelt werden wie vorher. Sprich, ich darf das Produkt nur so nennen, wenn ich auch die Backmischung der besagten Firma verwende. Sollte der oberste Gerichtshof einen Entscheid fällen, dann dürfte natürlich jeder sein Korngebäck so nennen. Aber wenn eine Backmischung verkauft, die darf er nicht so nennen, weil das bleibt nach wie vor unter Markenschutz. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, genug Exkurs gemacht in die Welt der ganzen Juristerei. Aber ich habe mir gedacht, das ist durchaus mal wichtig, dass ich euch das erzähle, weil ich finde, das sollte man durchaus wissen, was eigentlich hinter dem Kornspitz steckt. Bevor wir jetzt zum Rezept kommen, möchte ich noch ganz kurz meine eigene bescheidene Meinung zu dem Ganzen kundtun. Ich persönlich fände es ehrlich gesagt jetzt nicht so schlecht, wenn der Markenschutz aufgehoben wird und man generell sein Gebäck so nennen darf, wie man denn möchte, denn für uns Konsumenten, sind wir uns ehrlich, wäre es ja nur vom Vorteil. Ich habe eine geschmackliche Vielfalt. Bei dem einen schmeckt der Kornspitz jetzt mehr nach Kümmel, bei dem anderen schmeckt es mehr nach Fenchelsamen, wie auch immer man das Ganze halt haben möchte. Und ich kann einfach variieren, was ich heute halt lieber möchte. Bringt generell mehr Mitbewerb, mehr Konkurrenz und eigentlich kann es für uns Kunden rein theoretisch nur besser ausgehen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch den Erfinder, der möchte natürlich sein Produkt schützen weiterhin. Und ja, man möchte niemandem was unterstellen, vielleicht auch noch die eine oder andere Lizenzzahlung gern kassieren. Klar, ist meines Erachtens aus wirtschaftlicher Sicht auch vollkommen verständlich. Ich denke, große Angst muss man sich nicht haben, weil einen ähnlichen Fall hat es ja beim Eismacher Tiche in Wien gegeben vor einigen Jahren. Der hatte die legendäre Eismarillenknödel erfunden und da ist ja, was ich weiß, auch der Patentschutz gefallen. Somit konnte jeder das Produkt nachmachen. Man, die Nachmachungen waren alle ganz gut und okay, kann man essen, ja, aber ins Original kommen die natürlich nicht dran. Ich glaube, dem Tiche hat es nicht geschadet und ich nehme auch an, dass Backaldrin nicht schaden würde, wenn auch andere den Kornspitz nennen dürfen, wenn sie auch eigene Backmischungen verwenden. Backaldrin kann er dann mit der besseren Qualität vielleicht überzeugen, dass ihr Produkt nach wie vor das Bessere ist. In Summe könnte es wirklich meiner Meinung nach nicht schaden, wenn das Ganze fällt. Wer zudem dann noch ein bisschen mehr, noch mehr Details nachlesen möchte, weil alles wollte ich hier nicht erwähnen, es war eh schon sehr viel, ich möchte euch nicht noch mehr damit erzählen, der kann sich das in einem Artikel von einer österreichischen Tageszeitung durchlesen. Den Link habe ich euch auch im Beitrag zur aktuellen Sendung verpackt. Da könnt ihr dann detailliert nachlesen über die verschiedensten Berichte der verschiedensten Instanzen. Tja, natürlich nach viel, viel grauer Theorie machen wir natürlich noch eine kleine Rezeptrunde, weil ohne Rezept geht es hier im Gabelbissen natürlich nicht. Anfangs dachte ich mir, ich backe mit euch gemeinsam Kornspitz, hab's dann aber lieber aus rechtlichen Gründen sein gelassen, weil ich wollte mir dann keinen Rechtsstreit anfangen oder was auch immer, man weiß ja nicht. Darum habe ich mir gedacht, machen wir heute überbackene Kornspitz. Und zwar für 4 Personen benötigen wir hier 4 Stück Kornspitz oder ein alternatives Gebäck. Da könnt ihr natürlich dann ein anderes Korngebäck verwenden. Einfach so ist in der Art wie ein Kornspitz. Weiters benötigen wir 150 Gramm Tiroler Bergkäse, 150 Gramm mageres Geselchtes im Ganzen. Wer es nicht so kräftig haben möchte, könnte zum Beispiel anstelle des Tiroler Bergkäses einen jungen Gouda nehmen und anstelle des Geselchten würde sich meiner Meinung nach wunderbar ein Prager oder auch ein Wiener Beinschinken eignen. Weiters benötigen wir 2 Stück frische Paradeiser, ein Ei, eine Packung Frischkäse Natur. Hier würde ich wirklich Natur nehmen. Denn wenn ihr mal reinschaut, was bei den Kräutervarianten so alles dabei ist, das wollen wir in dem Fall nicht haben. Außerdem benötigen wir noch Petersilie, klein geschnitten. Da könnt ihr entweder frische nehmen oder auch welche aus dem Tiefkühler, nur bitte keine getrocknete. Schnittlauch, auch den klein geschnitten, entweder frisch oder aus Tiefkühlprodukt. Und auch hier bitte keine getrocknete Variante. Ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich habe mal von einem renommierten Anbieter in Österreich getrocknete Petersilie und Schnittlauch probiert. Ja, die haben durch den Trocknungsprozess meines Erachtens massiv verloren. Hat auch die Zweige, glaube ich, schon mal erwähnt, dass man gewisse Kräuter auf keinen Fall getrocknet nehmen sollte, weil die einfach frisch oder tiefgekühlt die meisten ätherischen Öle und somit die meisten Aromen beinhalten. Ja, und zu guter Letzt benötigen wir noch Salz und Pfeffer. Wie ihr jetzt sehen, die Zubereitung ist ganz, ganz einfach. Im ersten Schritt nehmen wir mal den Käse und reiben den ganz, ganz fein. Also die feinste Stufe, die ihr bei eurer Vierkantreibe, Microplane, Trommelreibe oder was auch immer ihr verwendet habt, reiben. Das Gesellte schneiden wir in wirklich kleine Stücke. Das hat nämlich den Vorteil, wir streichen das Ganze auf und wenn wir hier zu große Stücke haben, dann tun wir uns beim Streichen schwer. Man wäre jetzt meint, okay, dann kann ich das Ganze durch einen Fleischwolf geben. Würde ich nicht machen. Es geht schon im Prinzip, aber es sieht optisch, finde ich, jetzt nicht so schön aus. Da ist es wirklich schön, wenn man kleine Stücke schneidet. Ja, dann kommen wir zu den Paradeisern. Denen nehmen wir mal den Strunk, denn, das habe ich glaube ich schon öfter erwähnt, der Strunk ist nicht so bekömmlich, wie wir es gerne hätten. Und dann entfernen wir auch gleichzeitig noch die Kerne. Kerne, das wäre das Ganze dann viel zu flüssig und das wird sich dann einfach wieder verrinnen auf unserem Gebäck und das wollen wir natürlich auch nicht haben. Den Rest der Paradeiser, den schneiden wir dann schön kleinwürfelig. Ja, und diese Zutaten, also Paradeiser, Käse und das Geselchte, das vermengen wir mal zunächst mit unserem Frischkäse und danach schmecken wir es mit der Petersilie und dem Schnittlauch ab. Hier sage ich absichtlich keine Mengen dazu, da nehmt ihr das wirklich so, wie es euch am besten schmeckt. Wenn ihr lieber Schnittlauch habt, gebt ihr von dem mehr rein und wenn ihr lieber Petersilie mag, ja, dann gebt ihr die halt mehr rein. Eventuell könnt ihr dann noch mit Salz und Pfeffer abschmecken, ist kein Muss. Ich denke, dadurch, dass der Käse ja schon sehr kräftig ist und auch das Geselchte, muss man nicht noch zusätzlich Salz nehmen. Wer will, kann es auch natürlich machen. Pfeffer, wer es kein Pfeffer hat, ja, ansonsten ein Muss ist es nicht, ist eine optionale Zutat. Wenn ich das auch noch gemacht habe, rühre ich das Ganze mal schön durch und zu guter Letzt kommt dann noch das Ei hinein. Dann verrühre ich das nochmal schön, nehme mein Gebäck, die Kornspitze her, schneide die in der Mitte durch, also der Länge nach, damit ich zwei Hälften habe. Und die bestreiche ich dann eben mit dem, mit diesem Aufstrich, den ich dann gemacht habe. Danach heize ich mein Backrohr vor auf 190 Grad Ober-Unterhitze. Bei Heißluft nehmt ihr am besten 170 Grad Celsius. Und im Anschluss kommt das Ganze bei Ober-Unterhitze auf die zweite Schiene von oben. Bei der Heißluft ist es egal, auf welche Schiene das gibt. Rein und dort verweilt es dann für maximal 10 Minuten. Solltet ihr das wirklich nicht länger drinnen lassen, weil dann habt ihr das Problem, dadurch, dass der Kornspitze schon vorgebacken ist und der dann länger drinnen bleiben würde, trocknet er mehr aus und wird, äußerst resch und äußerst knusprig. Ja, da ist ja dann der Genuss, nicht so ideal. Also wie gesagt, 10 Minuten rein und dann aus dem Backer rausnehmen und dann könnt ihr es auch schon servieren. Man vielleicht ein bisschen ankühlen lassen und dann kann es auch schon verspeist werden. Besonders gut zudem finde ich persönlich einen Vogelsalat. Ich glaube in Deutschland ist der bekannt als Feld- oder Pflücksalat, ich glaube eher als Feldsalat. Der dazu, ich finde das ist echt ein super leckeres Abendessen, das total schnell zum Zubereiten geht. Und vor allem, man kann auch variieren. Wie ich vorher gesagt habe, wer es nicht so kräftig will, nimmt einfach in den milderen Käse, nimmt den milderen Schinken. Man kann es vegetarisch machen, dass ich den Schinken generell weglasse, vielleicht stattdessen grüne oder gelbe Paprika nehme. Ich kann es, vegan wird vielleicht ein bisschen schwer jetzt in dem Fall. Wenn man vegane Ersatzprodukte kennt, kann man die natürlich auch nehmen. Ich wüsste so spontan keine. Ja, es ist wirklich super variabel. Ich mag das eigentlich relativ gern, so ein Gericht. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch so einiges Neues über den Kornspitz erzählen. Wenn ihr noch Fragen zu der ganzen Sache habt oder zum Rezept, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch gern über die die großen mobilen Betriebssysteme kostenlos erhältliche App Telegram tun. Am einfachsten erreicht ihr mich da über telegram.me/tweezer. Tweezer schreibt man Theodor Wilhelm, Emil Emil, Zeppelin Emil Richard. Da könnt ihr mich dann über Telegram anschreiben oder natürlich auch über die sonstigen gängigen Wege. Wie, das erfahrt ihr natürlich wie immer im Abspann. Ja, kurz das Hörertreffen, das ich schon mal angesprochen habe. Das wollte ich eigentlich um die Zeit herum machen, aber aus privaten Gründen war es mir dann doch nicht möglich. Keine Sorge, ich habe darauf nicht vergessen. Es wird heuer ein Hörertreffen des Gabelbissen geben. Wann genau oder so grob kann ich euch zur jetzigen Zeit ehrlich gesagt noch nicht sagen. Dazu muss ich ja das, wie gesagt, privat noch ein bisschen was eruieren, schauen, wie sich das dann ausgehen wird etc. Keine Sorge, ich werde es zeitgerecht bekannt geben, somit dass jeder das wirklich einplanen kann. Und sind wir uns ehrlich, Wien ist ja nicht nur zur jetzigen Jahreszeit schön, auch im Herbst ist Wien, finde ich, doch immer eine Reise wert, oder? Ja, aber jetzt sind wir wirklich am Ende der heutigen Sendung. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen oder in dem Fall beim Nachbacken. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.